Das Campusradio. Campusradio Kiel. Herzlich willkommen, hier ist wieder Möwentalk. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich wieder eine Kollegin von mir. Wer hätte es gedacht? Christiane ist da. Hallo. Hallo. Du bist schon ein Jahr bei uns im Campusradio. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Oh, danke ein schön. Jahr geschafft. Du bist hauptsächlich bei Universum zu hören, unserem Uni-Magazin. Und du machst sehr, sehr viele Interviews mit vielen Hochschulgruppen bei uns am Campus. Du hast deinen Bachelor in Physik des Erdsystems hier in Kiel gemacht und studierst bereits im Master jetzt Climate Physics. Und wir haben tatsächlich auch eine Verbindung beide. Echt? Ja. Du kommst auch aus Ostdeutschland, genauso wie ich. Yay. Ich komme aus Brandenburg und du kommst aus Halle. Genau, wir halten die Ostquote beim Campusradio hoch. So sieht's aus. Und wir wollen heute reden über ein Thema, du darfst es gerne sagen. Wolken. Tja, wer hätte das gedacht? Ich glaube, ich könnte mit niemand besser über Wolken reden als mit dir, die ja tatsächlich viel in die Richtung auch studiert hat, oder? Hat doch bestimmt viel damit zu tun, so Climate Physics. Ja, tatsächlich habe ich mir im Bachelor Vorlesung darüber gehabt. Da hatten wir auch eine Vorlesung, wo wir Wettervorhersage selber gemacht haben, so fürs nächste Wochenende. Das war dann so eine Art Wettbewerb, wer es am besten vorhersagen kann. Das heißt, ich habe jetzt nicht richtig dolle viel über Wolken gelernt, aber viel über Wetter zum Beispiel. Und dass die Wolken auch wichtig sind, das erfahren wir alles gleich. Was, wie, wo? Wolken gibt's heute auf jeden Fall genug. Hier ist das Campus Radio Kiel auf 101.2 Kiel FM und hier ist Jonas, hi, mit Möwentalk. Und heute im Studio ist unsere absolute Wolkenexpertin Christiane. Und ja, Christiane, unser Thema ist ja heute Wolken. Mhm. Wieso Wolken? Was findest du an Wolken eigentlich so interessant? Also als erstes mal finde ich sie einfach sehr schön. Also ich finde, Wolken sind so vielfältig und vor allem so im Sonnenuntergang oder so sind die auch manchmal richtig schön bunt. Und vielleicht bin ich einfach nie da rausgewachsen, das, was man so als Kind macht, so auf der Wiese liegen und in die Wolken gucken und so. Und vielleicht bezogen auf mein Studium in der Forschung sind Wolken halt auch mega interessant, weil es gibt, sie sind so vielfältig. Man kann ein riesiges Tiefdruckgebiet als Wolke bezeichnen, aber auch so eine kleine Cirruswolke zum Beispiel oder Cumuluswolke, so eine Schäfchenwolke. Genau. Und das Problem bei Wolken ist halt auch, dass zum Beispiel einfach die Wolkenbildung ja auf ganz kleinen Skalen passiert. Also es geht halt um kleine Moleküle, die man sich anguckt. Aber man will quasi diese kleinen Moleküle ja zum Beispiel auf ganz Deutschland betrachtet sich anschauen, um Prozesse zu verstehen. Also zum Beispiel wie, als würde man kleine Ameisen angucken wollen, aber du willst alle Ameisen gleichzeitig in ganz Deutschland sehen. Das ist halt schwierig, vor allem in Klimamodellen zu machen. Mhm. Und deshalb ist da halt noch so viel, was erforscht werden muss. Okay, du hast schon sehr, sehr viel gesagt. Versuchen wir das mal auseinanderzunehmen. Also du hattest am Anfang gesagt, du hast schon als kleines Kind immer gerne in die Wolken geguckt. Auf der Wiese meintest du. Hattest du auch so andere Orte? Also ich habe auch immer gerne in die Wolken geguckt, aber ich hatte es meistens so auf Autofahrten. Oh ja. Hast du das da auch gerne gemacht? Ja. Ja, meine Eltern hatten so ein Auto mit Glasdach. Also du konntest quasi nach oben rausgucken. Aber ehrlich gesagt habe ich mir da eher Sterne angeguckt. Und dann war es immer doof, wenn Wolken da waren. Aber dann warst du auch viel draußen in der Natur, wenn du sagst, du hast das auch auf der Wiese gemacht. Ja, also eigentlich war ich eher so Stubenhocker, glaube ich. Aber ich hatte einen Freund, der hat bei mir in der Straße gewohnt. Der hatte viele Geschwister. Und die haben dann immer bei mir in der Tür geklingelt und mich quasi rausgeholt. Und gesagt, hey, du musst jetzt mit uns spielen gehen. Und welche Symbole oder ja Fabelwesen hast du dann da immer so gesehen in den Wolken? Wahrscheinlich meistens Tiere mit komischen Köpfen oder Mischwesen, keine Ahnung. Weißt du nicht mehr. Also ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet auf die Sendung und da fiel mir sofort ein, dass ich irgendwie immer Drachen und Bären oder so gesehen habe, aber auch Menschen. Okay, ja, ich glaube, ich habe eher Tiere gesehen als Menschen. Okay. Tiere sind cooler. Ja, interessant. Dann hast du geredet von den Cumuluswolken, den kleinen und den Schäfchenwolken. Magst du vielleicht mal für alle und auch für mich kurz erklären, was es für verschiedene Arten von Wolken eigentlich gibt? Also, was sehen wir denn da? Also, die Wolke, die, glaube ich, jeder kennt, so die berühmteste, ist die Cumulonimbus-Wolke. Das sind die Gewitterwolken, die eben halt dunkel sind und über ganz viele Höhenschichten quasi nach oben aufquellen. Und da gibt es dann viel Bewegung und deshalb entsteht Regen zum Beispiel. Und Im Allgemeinen so der Name von Wolken entsteht meistens daraus, einmal in welcher Höhe sie meistens zu finden sind. Und dann gibt es noch zwei Kategorien, einmal die, die eben aussehen wie so kleine Schäfchen, also die Cumuluswolken und die Cirrus- oder also die Stratoformwolken, die sind halt mehr so wie so flächige, wie so ein Schleier oder so. Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe im Erdkundeunterricht, dann liegen doch die Gewitterwolken und die Regenwolken tiefer als die hellen weißen Wolken, oder? Kann man das so sagen? Weiß ich jetzt nicht so genau. aber also ich habe gedacht, weil sie halt schwerer sind, weil die Moleküle ja da enger vielleicht zusammenliegen, dass sie dadurch ja weiter unten und dann regnet das halt irgendwann raus, wenn es zu schwer ist. Ich glaube, schwerer sind die nicht. Aber also so genau weiß ich das nicht mit den, mit den Regenprozessen, muss ich sagen. Warst du denn schon mal über den Wolken? Mit dem Flugzeug, meinst du? Mit dem Flugzeug oder ja. Fallschirmspringen oder irgendwie so? Nee, also ich glaube, ich würde es gerne, ich glaube, lieber Fallschirmspringen als Bungee-Jumping, weil ich glaube, Bungee-Jumping tut weh. Und Fallschirmspringen tut... Warum das? Hanna, weil du so runterfällst und dann so in diesen Gurt reinfällst oder in dieses Band. Ja. Und ich glaube, in meinem Kopf ist Fallschirmspringen mehr so wie Schweben und nicht so sehr Fallen. Ah, das ist interessant. Darüber habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil ich beides einfach nicht machen werde in meinem Leben, weil ich super Höhenangst habe. Aber ja, aber Flugzeug bist du ja auch noch nicht geflogen dann? Doch, bin ich schon, ja. Ja. Wie ist da so der Blick über den Wolken? Es ist sehr komisch. Also es sieht wirklich so aus, wie man sich das vorstellt, als wäre das so Watte. Aber ist es natürlich nicht, leider. Und es ist sehr komisch, wenn du in der Wolke bist, weil du halt nichts siehst. Ja. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, naja, wie Nebel quasi. Es ist einfach wie Nebel. Ja. Oha. Und dann bist du plötzlich durch und dann siehst du wieder unten die Häuser und so. Mehr. Wie eine andere Welt. Ja, vielleicht muss ich auch mal Flugzeug fliegen. Also ich glaube, ich habe nicht so Angst vor Flugzeugfliegen, weil ich immer nicht so richtig realisiere, wie, wo ich eigentlich gerade bin. Für mich ist es halt wie so, du sitzt in einem Raum und guckst halt aus dem Fenster und es ist wie so ein Film. Mhm. Aber ich check nicht, dass ich wirklich gerade so hoch in der Luft bin. Könnte auch die Bahn sein, oder? Ja. Sehr interessant, sehr interessant. Also Wolken haben viel mit unserem Leben zu tun. Ich merke das schon. Ja, vor allem... Also die Frage ist vielleicht auch, warum will man überhaupt sich Wolken angucken? Also als jetzt nicht komischer Mensch wie ich, sondern als normaler Mensch, ist es zum Beispiel halt auch wichtig in der Landwirtschaft oder so, dass du halt durch die Wolken Wettervorhersage machen kannst, damit du weißt, wann es regnet. Zum Beispiel. Naja, ja, also wenn du dir zum Beispiel Wetterkarten anguckst, dann kannst du auf der Karte sehen, wo sozusagen Fronten sind und an der Front, also zwischen kalter und warmer Luft, da gibt es immer Wolkenbildung. Und dann kannst du quasi auf der Wetterkarte sehen, wo die Front lang wandert und dann kannst du ungefähr sehen, wann es wo regnen würde. Also Wolken sind ja quasi alles, was mit Wetter zu tun hat, oder? Wetter hat auf jeden Fall viel mit Wolken zu tun, würde ich sagen. Ja, und auch mit Klima? Ja, tatsächlich auch. Also Klima ist ja, wenn man sich quasi längere Zeiten anschaut, als nur wie beim Wetter, so ein paar Tage in die Zukunft. Und man weiß tatsächlich gar nicht so genau, jetzt zum Beispiel beim Klimawandel, was die Wolken da für eine Rolle spielen. Okay. Ja, interessant, weil man denkt ja, Wolken, die sind halt so 5 Minuten da oben oder ein bisschen länger und dann sind sie auch wieder weg. Dass sie auch für die Klimaforschung so interessant sein können. Ja, zum Beispiel haben sie auch was mit Ozon zu tun. Nämlich, dass das Ozonloch entsteht, hat auch was mit dem Vorhandensein von so Eiswolken am Pol, am Südpol zu tun. Und ohne diese Eiswolken würde das Ozon sich gar nicht zersetzen und es würde kein Loch entstehen. Sehr interessant. Ich muss die ganzen Facts, die du hier gedroppt hast, erstmal ein bisschen sacken lassen. Und natürlich geht es am besten, wenn wir Musik hören. Das Campus Radio Kiel, ihr hört Möwentalk mit Jonas und Christiane. Wir reden heute ja über Wolken und sind jetzt schon weitergekommen zum Wetter und zum Klima. Und da kommt ja wieder dein Studienfach ins Spiel. Du studierst ja Climate Physics. Und da muss man ja auch viel forschen. Hast du denn da auch Berührungspunkte schon mit Wolken gehabt? Irgendwie in Forschungsbereichen? Oder warst du mal selbst auf einer Forschungsreise? Ja, auf jeden Fall. Im Bachelor haben wir eine Exkursion gemacht, da waren wir eine Woche auf Sylt und haben dann die ganze Woche einfach nur das Wetter beobachtet und aufgeschrieben, wie das Wetter so ist, Windgeschwindigkeit und solche Sachen. Und was habt ihr denn mit den Daten später gemacht? Hauptsächlich haben wir die selber nur benutzt und halt so Diagramme daraus gemacht und dann so geschaut, wie war das denn in den Jahren davor, als die das Praktikum gemacht haben, hat sich was verändert, solche Sachen. Genau, also das war die eine Sache, dass wir auf Sylt waren, aber ich war auch schon mal auf dem Forschungsschiff unterwegs. Das ist auch ein sehr toller Vorteil von unserem Studium, dass man dazu die Chance hat. Und da haben wir auch meteorologische Messungen gemacht, zum Beispiel einen Radiosondenaufstieg. Das ist so ein riesiger weißer Luftballon mit einem Messgerät, das unten dran hängt. Und der wird dann quasi auf dem Schiff aufgepustet und dann wird der eben, lässt man ihn steigen. Und während er aufsteigt, misst quasi das Messgerät verschiedene Sachen wie zum Beispiel Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte, glaube ich auch, und sendet das dann, ich glaube, über Satellit an die Forschenden quasi. Und irgendwann platzt dann der Luftballon und das Ding fällt wieder runter. Platzt dann der Luftballon? Ja. Und aber wirklich so, ja? Ich glaube, ja. Und dann wird das Messgerät im besten Fall von irgendwem gefunden und zurückgeschickt. Aber ja, im schlechtesten Fall ist es halt Müll, der dann irgendwo landet. Und wo wart ihr da genau mit dem Schiff unterwegs? Also war es eine längere Reise tatsächlich? Ja, die ging 5 Wochen und wir sind, weil Corona war, sind wir in Deutschland gestartet und wieder in Deutschland quasi angekommen. Einmal über den Atlantik gefahren nach Kanada, dann da ein bisschen durch die Labradorsee zur Spitze von Grönland und dann wieder zurück nach Deutschland quasi. Und es war aber keine primär meteorologische Forschungsfahrt, sondern es ging mehr um Ozeanforschung. Wir haben da Messgeräte quasi gewartet, die in der Labradorsee fest installiert sind und quasi messen sollen, ob sich die Strömung im Meer verändern. Also zum Beispiel, ob der Golfstrom schwächer wird oder nicht. Ah, sehr interessant. Was habt ihr da rausgefunden? Ist das schwächer geworden? Die Daten sind, glaube ich, noch nicht ausgewertet von der Fahrt, aber bis jetzt sieht man das noch nicht in den Daten, dass es schwächer wird. Wann wart ihr dann da unterwegs? War das sehr kalt? Also ich stelle mir das jetzt kalt vor. Es war im August tatsächlich. Ah, dann ging das von der Temperatur? Ja, ich glaube, normalerweise sind die immer entweder ein bisschen früher oder ein bisschen später unterwegs gewesen. Da hatten sie dann auch mehr mit so Seegang und so zu tun. Da hatten wir jetzt gar kein Problem. Ich glaube, wir hatten 2 Nächte, wo mal ein bisschen Welle war. Sonst war es halt mega ruhig. Genau. Und du kannst halt auch nicht immer dahin fahren. Also im Winter, wenn dann halt sehr viele Stürme sind, dann kannst du mit einem Forschungsschiff da eigentlich nicht hinfahren, weil einfach die Wetterbedingungen zu schlecht sind. Was wiederum schlecht ist für die Forschung, wenn du dann eben so eine große Lücke hast in deinen Daten. Weil man das dann schlecht vergleichen kann auf lange Sicht, wenn was fehlt. Verstehe, ja. Da gab es übrigens auch vor ein paar Jahren so eine richtig große Forschungsexpedition. Da sind die mit der Polarstern an den Nordpol gefahren und haben sich quasi an eine Eisscholle festfrieren lassen und sind dann mit der Eisscholle Richtung Nordpol getrieben. Und das war oder ist relativ revolutionär, weil man da eben auch nie sonst hingekommen ist, weil eben das alles zugefroren ist. Ah ja, davon habe ich schon mal gehört. Meinst du, weil wir ja heute vor allem auch über Wolken reden, gibt es das hört sich jetzt mega doof an, die Frage, aber gibt es an den Polen weniger Wolken, weil vielleicht, keine Ahnung, da weniger Zirkulation ist? Also wie gesagt, ich bin echt kein Naturwissenschaftler, ich habe damit gar nichts zu tun. Weißt du was darüber oder ist das irgendwie eine dumme Frage? Nee, keine dumme Frage. Also Wolkenbildung hängt von verschiedenen Sachen ab, zum Beispiel wie viel Feuchtigkeit in der Luft ist und ob sich eben Luft nach oben bewegen kann, also durch verschiedene Schichten, oder ob es halt eher so ist, dass es sich nicht so nach vertikal bewegen kann. Also du brauchst immer Luft, die quasi aufsteigt, und das Wasser, was quasi die Luft schon in sich trägt, das kondensiert dann und bildet Wolken. Zum Beispiel in den Tropen passiert das ziemlich viel. Da hast du eben hohe, große Vertikalbewegungen und dann hast du da auch viel Gewitter und viel Regen. Zum Beispiel in den Regenwaldbereichen. Viel aufgewühlte Luft dann auch einfach. Ja, im Prinzip. Ach, deswegen ist es, deswegen regnet es im Regen, also deswegen heißt es wahrscheinlich Regenwald, weil es da auch oft dann regnet, weil einfach viele Wolken entstehen? Ja, also. Vereinfacht gesagt jetzt. Ja, ja. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du mal an der Kiellinie bist und dann rüberschaust zu dem Kraftwerk, das da auf der anderen Seite ist, da siehst du ja dann immer den Rauch aufsteigen. Und manchmal steigt der total gerade auf und manchmal eben nicht. Also es liegt natürlich auch ein bisschen am Wind, aber daran kannst du quasi schauen, wie stabil ist die Schichtung. Wenn er halt direkt gerade hochsteigt, ist es eine labile Schichtung. Das heißt, das ist quasi ein guter Faktor für Wolkenbildung. Und wenn der Rauch halt einfach so nur ein ganz kleines Stückchen hochsteigt und dann sofort zur Seite weg, dann weißt du, dass es eher eine stabile Schichtung ist und dass du dann halt nicht so viel Wolkenbildung hast und wahrscheinlich einen klaren Tag, so wie zum Beispiel letzten Freitag, wo blauer Himmel war. So. Das ist sehr, sehr interessant. Ich nehme aus dieser Sendung auf jeden Fall viel mehr mit, also ja, als aus jeder anderen Sendung, glaube ich. Danke dir erstmal dafür. Das Campus Radio Kiel mit Möwentalk hört ihr. Heute im Studio Christiane und wir reden immer noch über Wolken. Denkt man gar nicht, ne, dass man da so lange drüber reden kann. Nee, und es ist, um ehrlich zu sein, noch gar nicht so einfach, finde ich, weil Wolken sind ja so abstrakt auch auf einer Ebene irgendwie. Also die kann sie ja nicht wirklich anfassen. Würden wir jetzt über Käse reden, wäre das doch nochmal was anderes, glaube ich. Aber ich fände es cool, wenn man sie anfassen könnte, wenn sie wirklich so aus Watte wären und man wirklich auf einer Wolke liegen könnte. Aber das macht ja vielleicht auch die Faszination für Wolken aus, oder? Dass man sie nicht wirklich anfassen kann? Genau. Ja, wenn du in der Wolke bist, dann kannst du sie nicht mehr sehen. Das ist wie sowas, was immer da ist, also was du siehst, aber wenn du hinlaufen willst, geht es immer weiter weg. Wie der Goldtopf am Ende des Regenbogens. Genau, sowas in der Art. Regenbogen ist ein gutes Stichwort, denn Wolken kommen ja auch oft mal mit dem Regenbogen zustande, weil man dann am besten die sieht, oder? Ja, also ich glaube andersrum. Also andersrum. Der Regen führt dazu, dass der Regenbogen kommt. Aber vielleicht genau ist es auch so eine Huhn- und Ei-Frage, ne? Also. Nee, ich glaube, du hast da recht. Du bist hier die Expertin. Aber ich weiß ja, gerade ob wegen Regenbögen oder auch wenn coole Gewitterwolken sind, ziehen ja auch etliche Leute los und machen Fotos davon. Man kennt das ja auch zum Beispiel von Wirbelstürmen oder so. Da in Amerika sind die ja immer sehr groß, da fahren ja dann echt Leute hinterher den Wirbelsturm, was ja eigentlich total gefährlich ist, nur um tolle Fotos davon zu machen. Bist du auch so eine, die sagt, ich muss jetzt los und Wolkenfotos machen? Nee, ich glaube, ich erwische die immer eher zufällig, die Wolken. Aber ich habe eine Kommilitonin, die macht das fast schon beruflich, würde ich sagen. Die hat auch einen Instagram-Account und die hat mir dann auch schon mal Bescheid gesagt, so, hey, wir haben irgendwie gesehen, dass jetzt am Wochenende man sogar in Kiel Polarlichter sehen könnte oder so. Und dann fährt sie da irgendwie hin und hätte mich auch mitgenommen, aber da hatte ich leider keine Zeit. Verdammt. Und du selbst, hast du auch Wolkenfotos auf deinem Handy? Sei mal ganz ehrlich. Ja. Also schon viele. Was ist so dein Lieblingsmotiv? Ich glaub, oder deine Lieblingszeit? Wann macht man die schönsten Wolkenfotos? Ich glaube, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist immer am schönsten. Mhm. Ich finde es echt cool. Also ich habe zum Beispiel mal am Strand übernachtet und dann morgens so die Wolken zu sehen, ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Und andere Leute, die coole Wolkenfotos machen, die laden das auch im Internet hoch. Und es gibt eine coole Seite, die heißt Cloud Atlas. Also wie der Film, aber hat nichts mit dem Film zu tun. Okay. Und da kann man seine eigenen Wolkenbilder hochladen und dann sagen dir andere Leute so, hey, das ist ja die Wolke und die ist deshalb entstanden. Oder du kannst dir einfach von anderen Leuten Wolken angucken oder dann dadurch rausfinden, wo man hingehen könnte, um coole Wolken zu sehen. Cloud Atlas, hast du gesagt? Mhm. Das hört sich ja sehr interessant an. Also erfährt man da eigentlich quasi alles über Wolken? Ja, also man kann sich da auch eben, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die, was für Wolkenarten gibt es, geredet. Also die Klassifikation von Wolken kann man sich da auch nochmal angucken. Nur sehr, sehr, sehr viel detaillierter als das, was ich erzählt habe. Also wenn man so nerdig dann ist, kann man sich das da auch angucken. Ja. Ja, cool. Da werde ich auf jeden Fall nachher nochmal reingucken. Warum meinst du denn das? Also du bist ja offensichtlich ein großer Wolkenfan. Warum meinst du, sollten sich viel mehr Leute dafür interessieren, was wirklich oben am Himmel abgeht? Ja, ich glaube, weil die Wolken eben doch voll wichtig sind und weil man eben so für sein tägliches Leben vielleicht auch was dran ablesen kann. Ich meine, es ist ja schon cool, wenn man dann an den Wolken sieht, okay, es könnte, gut, dass es heute Nachmittag regnet, das kann wahrscheinlich jeder an einer Regenwolke erkennen. Ja, aber zum Beispiel Cirruswolken, also diese, die so aussehen wie so Federn, ganz weit oben, die können zum Beispiel auch Vorhersagen geben darüber, was in ein paar Tagen dann für ein Wetter kommt. Oha, das hört sich ja schon ein bisschen nach Astrologie alles an. Ja, das Problem ist auch, es ist doch irgendwie so schwierig, dass es manchmal dann doch nicht stimmt. Also so wie der Wetterbericht, ne? Viele Leute beschweren sich ja so, die stand irgendwie im Internet, es regnet und dann hat es gar nicht geregnet. Aber es ist halt echt schwer vorherzusagen. Und warum ist das so? Weil das fragen wir uns ja eigentlich alle, warum der Wetterbericht nie stimmt. Ja, das Problem ist halt auch, je weiter man in die Zukunft schaut, desto schwieriger wird es sicher, was vorherzusagen. Und bei der Wettervorhersage zum Beispiel gibt es quasi, die benutzen nicht nur ein Wettermodell, sondern viele verschiedene. Und du musst quasi den Zustand von heute richtig exakt bestimmen, um dann zu wissen, was in ein paar Tagen passiert. Das heißt, sie nehmen dann das Modell und geben dann an, okay, heute waren es 7,5 Grad oder 7,6 oder 7,4. Und je nachdem, was du eingegeben hast, kriegst du dann halt ein unterschiedliches Ergebnis. Mhm. Und dann hast du halt so eine Bandbreite, also wie viel Grad es zum Beispiel in 10 Tagen sein könnte. Also mehr geht es viel um Wahrscheinlichkeiten auch. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, könnte man auch sagen, ja. Also man will ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas eintritt, bestimmen. Und die wird halt, ja, also die Wahrscheinlichkeit verändern. Ja, es ist schwierig. Ja, also ich meine jetzt nicht dieses richtige mathematische Zeug, wo man das so ausrechnet. Aber vielleicht auch. Also, aber es könnte etwas passieren und man versucht es so genau wie möglich zu bestimmen, oder? Ja, das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ja. Eine Frage hatte ich noch. Jetzt ist sie mir entfallen, wie eine Wolke ist sie aus meinen Höhen davon geschwebt. Verdammt. Ich hatte gerade echt eine richtig gute Frage an dich. Okay, wann? Also worüber haben wir da gerade geredet? Vielleicht, wenn du. Da hattest du gerade auch über berechnet. Ach ja, klar. Ich wollte fragen, ob du später auch irgendwie gerne was beruflich mit dem Thema Wolken machen willst. Weil ich meine, du studierst ja auch diese Klimarichtung, diese Physikrichtung. Was willst du später werden? Also mein Traumjob, also ich habe mal jemanden getroffen, sein Job war es, auf Schiffen mitzufahren, also so auch Segelboote und sowas. Und dann quasi für die Leute an Bord das Wetter vorherzusagen und die Route zu planen und so. Und das wäre schon ein richtig geiler Job, einfach halt so unterwegs zu sein und das, was man gelernt hat, anzuwenden. Aber ich glaube, realistisch gesehen werde ich da jetzt eher nicht so landen. Deshalb denke ich, ich würde voll gern eher so in der Wissenschaftskommunikation enden. Also zum Beispiel eben Leuten diese komplizierten wissenschaftlichen Sachen einfach zu erklären. Weil manchmal gibt es da ja Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Zeug, die so richtig schlau Wissenschaftler erzählen und ja, was man. Also quasi das, was du gerade bei uns machst. Ja, und es ist schwieriger, als ich dachte. Aber gute Übung, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das war's auch schon wieder mit uns. Möwentalk ist am Ende. Wir haben heute geredet über Wolken, Klima, Wetter, über wie entstehen Wolken, was sehen wir in Wolken, warum sind Wolken wichtig, kann man Wolkenfotos machen und vieles mehr. Stimmt's, Christiane? Ganz schön viel für eine Stunde. Das stimmt. Danke erstmal dir. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mega viel gelernt, auch über Sachen. Also, man denkt ja gar nicht so oft über Wolken so intensiv nach. Nächste Woche hören wir hoffentlich wieder eine tolle Kollegin aus meiner Redaktion, das wäre die Katrina. Ich möchte gerne mit ihr über das Studieren mit einem Kind reden, weil Katrina ist Mutter. Aber mal gucken, ob das klappt, denn ihr wisst, es ist nicht so einfach mit Kleinkindern und studieren. Das ist nämlich das Problem. Ich hoffe, ich komme nächste Woche dazu, mit ihr darüber zu reden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christiane. Und dann könnt ihr die ganze Woche natürlich auch weiterhin Campus Radio hören. Macht's gut.